Erster, mein Geist ist gebrochen. Meine Tage sind vorbei, das Grab wartet auf mich. Zweiter, sie machen sich über mich lustig. Ich muss ihren Streit sehen. Dritter, Gott, steh für mich ein. Wer sonst wird mir helfen? Vierter, du hast ihr Herz dumm gemacht. Darum lässt du sie nicht gewinnen. Fünfter, man verrät Freunde für Beute. Die Augen seiner Kinder werden schwach. Sechster, er hat mich zum Gespött gemacht. Man spuckt mir ins Gesicht. Siebter, meine Augen sind schwach vor Traurigkeit. Mein Körper ist nur noch ein Schatten. Achter, gute Menschen sind darüber schockiert. Der Unschuldige ist wütend auf den Bösen. Neunter, der gute Mensch bleibt auf seinem Weg. Wer Gutes tut, wird noch stärker. Zehnter, kommt alle wieder her. Ich werde keinen klugen Mann unter euch finden. Elfter, meine Tage sind vorbei. Meine Pläne und Hoffnungen sind kaputt. Zwölfter, sie wollen die Nacht zum Tag machen. Sie sagen, Licht ist näher als Finsternis. Dreizehnter, ich hoffe, die Unterwelt ist mein Haus. Mein Bett ist in der Dunkelheit. Vierzehnter, ich nenne das Grab meinen Vater. Ich nenne die Würmer meine Mutter und Schwester. Fünfzehnter, wo ist dann meine Hoffnung? Wer sieht meine Hoffnung? Sechzehnter, meine Hoffnung fährt hinab zu den Toren der Unterwelt. Dort ist Ruhe im Staub.